Herzlich willkommen, mein Name ist Frank Diopi von Händler TV und heute der Nachricht dreht sich um Israels Siedlungspolitik, die von Annalena Baerbock, der Bundesaußenministerin, kritisiert worden waren bei ihrem Besuch in Israel. Israel genehmigt neue Wohneinheiten im Westjordanland. Vor 2 Monaten hatte Israel den Bau von mehr als 5000 Wohneinheiten in mehreren Siedlungen im Westjordanland genehmigt und die Legalisierung mehrerer Siedleraußenposten beschlossen. Diese improvisierten Siedlungen sind auch nach israelischem Gesetz illegal, werden aber gelegentlich rückwirkend legalisiert. Es ist bereits Baerbocks 11. Hausbesuch seit dem Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2032. 11. Besuch. Im Zentrum der Bemühungen um eine Waffenruhe und die Freilassung der Hamas-Geiseln im Gazastreifen sind die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Ja, das heißt, Israel begeht einen Krieg im Westjordanland, wo die Hamas da sich rumgetrieben haben auch, weil die Hamas sind über die Routen nach Ägypten eingereist. Und da wurde der Einsatz kaltblütig und rücksichtslos geführt, wobei die Siedler da auf der Seite der Israelis waren, also die jüdischen Siedler. Und es gab eine Massenvertreibung von Leuten im Gazastreifen. Jetzt wirkt ein Krieg mit der Hisbollah und dies will bei weitem die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vereiteln. Sie deutete deutliche Kritik am Vorgehen der syrischen Regierung in Westjordanland geäußert, in ihrem Appell für ein Waffenruheabkommen bekräftigt. Israel müsse stärker sichtbar gegen Gewalttaten von radikalen Siedlern im Palästinensergebiet vorgehen, sagte Baerbock beim Treffen ihren israelischen Kollegen Israel Katz in Tel Aviv. Ja, man muss sagen, hier müssen Leute mal gewaltig mal beisammenkommen unter einen runden Tisch, wenn auch in Katar. Diese Bemühungen gab es und in Katar werden Hamas-Vertreter sitzen. Da muss man sagen, dass die Hisbollah da kein Deut abziehen wird von den Gebieten im Westjordanland. Das sind radikal keine Einheiten von 5200 Siedlern. Das muss aber ein Ende haben. Das hat auch mit der EU und der UN zu tun. Die UN wird da wahrscheinlich einen Resolutionsentwurf vorlegen, wohingegen zu rechnen ist, dass USA und wahrscheinlich auch Russland ihr Veto geben werden auf die Bekräftigung oder werden abstimmen dagegen, weil es einstimmig aber wahrscheinlich nicht klappen wird, das zu sanktionieren. Irgendwer wird ein Veto aussprechen. Die israelische Regierung presst davor. Und man muss sagen, dass das kein Einzelauffangen ist, weil jetzt schon an 2 Orten gekämpft wurde, im Gazastreifen und im Westjordanland auch. Deswegen muss das gestoppt werden. Die Annalena Baerbock ist freudiger Erwartung, aber auch mit einem miserablen Ergebnis in Sachsen und Thüringen, wo die AfD was geholt hat. Also jetzt muss sie vorpreschen, muss sie was zeigen, deswegen auch jetzt hier der Westjordanland-Besuch von der Annalena Baerbock in Israel, wo sie war. Ja, da staut sich was zusammen, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, das ist Ihr Frank T.O.P. Sie können weiterhin hier mit uns MP3-Snippets tauschen zur Realisation des Projektes. Können Sie unter Ingo deutschen@gmail.com können Sie da vorangehen und MP3-Snippets tauschen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.